warum bist du hier und was passiert hier? Ich bin jetzt hier beim Simmel im strahlenden Sonnenschein und es gibt so eine Demo-Schlange quasi. Also die Leute wollten einkaufen gehen und haben dann gleichzeitig gedacht, sie nehmen noch ein bisschen inhaltliche Transparente und Plakate mit. Und es waren jetzt ganz viele Plakate gegen das Arbeitszeitgesetz, also die Lockerung des Arbeitszeitgesetzes, was möglich macht, dass Pflegekräfte oder in systemwichtigen, relevanten Bereichen Menschen 12 Stunden arbeiten, 9 Stunden Pause haben und dann wieder Schichten haben. Und andere Forderungen waren nach mehr Lohn und sozusagen mehr Lohn statt Klatschen für Pflegekräfte. Und es gab Flyer von den 5+5 Forderungen, die rausgegeben wurden von der Nachbarschaftsinitiative aus Leptau, in denen es sozusagen 5 kurzfristige und 5 langfristige Forderungen an die Politik gibt, wo eben auch arbeitsrechtliche Forderungen drin sind, nach besserer Bezahlung. Dass eben quasi in der Pflege und in allen Gesundheitssektoren die Arbeitskräfte besser bezahlt werden sollen, besser irgendwie Gesundheitsschutz dort gemacht werden soll. Ich bin heute hier, weil ich es wichtig finde, einfach gerade in der Zeit der Krise Solidarität aufrechtzuerhalten. Wir sehen, dass es gerade extrem viele Berufe gibt, die gesellschaftlich nicht den hohen Anerkennungswert haben, aber natürlich eigentlich gerade in der Situation offensichtlich ist, welchen gesellschaftlichen Nutzen und Wert die Arbeit hat. Die Menschen im Pflegesektor, in Krankenhäusern, an Supermarktkassen, aber auch sowas wie DHL und Postmitarbeiter machen. Und ich finde, da darf es nicht nur bei Bekundungen stehen bleiben, die den Leuten Respekt zollen, sondern da müssen einfach langfristig Änderungen in den Arbeitsbedingungen der Leute vor Ort als auch in den Bezahlungen passieren. Und natürlich weitergehend ist es ja auch wichtig, eine solidarische Gesellschaftsperspektive zu entwickeln, die über Verwertung von Menschen hinausgeht. Und das würde ich gerne heute hier darstellen und hoffe, dass vielleicht ein paar Leute davon was mitnehmen. Also ich bin heute hier, weil mir zum Beispiel auch der Solidaritätsbegriff, wie der in letzter Zeit geprägt ist, ziemlich auf den Magen schlägt, weil Solidarität hat nicht nur damit was zu tun, dass man eben in den Nachbarschaften oder so solidarisch ist, sondern der hat was damit zu tun, dass es über die Grenzen hinausgeht. Und wenn ich zum Beispiel daran denke, was in Geflüchtetenlagern los ist, also nennen wir bloß Moria oder auch jetzt beispielsweise die Leute, die hier eingefercht sind in Lagern in Deutschland, also dann wird mir speiübel. Und ich will unbedingt ein Zeichen setzen, dass Solidarität was ist, was grenzenlos ist. Und dass dieses System, in dem wir leben, nämlich der Kapitalismus, das eigentliche Problem ist an der ganzen Sache.